Erster Jos war 7 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zipja. Sie kam aus Beerseba. Zweiter Jos tat, was Gott gefiel. Er tat es, solange Priester Jojada lebte. Dritter Jojada gab ihm 2 Frauen. Jos bekam Söhne und Töchter. Vierter später wollte Jos Gottes Tempel reparieren. Fünfter er rief Priester und Leviten. Er sagte, geht in Judas Städte. Sammelt Geld von Israel. Repariert Gottes Tempel jedes Jahr. Macht es schnell. Aber die Leviten waren nicht schnell. Sechster der König rief Jojada, den Priester. Er fragte, warum haben die Leviten kein Geld gesammelt? Mose, Gottes Diener, sagte, Israel soll Geld geben. Das Geld war für Gottes Zelt. Siebter Atalja und ihre Söhne waren böse. Sie zerstörten Gottes Tempel. Sie nahmen Gottes Gaben. Sie gaben sie den Götzen Baale. Achter der König befahl, macht eine Kiste. Sie stellten die Kiste vor Gottes Tempel. Neunter Mann sagte in Juda und Jerusalem, bringt Gott Geld. Mose, Gottes Diener, sagte das in der Wüste. Zehnter alle wichtigen Männer freuten sich sehr. Elfter die Leviten brachten die Kiste zum König. Wenn viel Geld darin war, kamen 2 Männer. Der Schreiber des Königs kam. Ein Mann vom Priester kam. Sie leerten die Kiste. Sie brachten sie zurück. Das taten sie jeden Tag. Sie sammelten viel Geld. Zwölfter der König und Jojada gaben das Geld. Sie gaben es den Arbeitern am Tempel. Die Arbeiter mieteten Steinmetze und Zimmerleute. Sie mieteten auch Schmiede für Eisen und Kupfer. Sie alle reparierten Gottes Tempel. Dreizehnter die Arbeiter waren fleißig. Die Reparatur ging gut voran. Sie bauten Gottes Tempel wieder auf. Er war wieder in gutem Zustand. 14. Als sie fertig waren, brachten sie Geld. Sie gaben es dem König und Jojada. Sie machten Geräte für Gottes Tempel. Es waren Schalen und goldene und silberne Dinge. Man brachte immer Opfer im Tempel. Das war, solange Jojada lebte. 15. Jojada wurde alt. Er starb. Er war 130 Jahre alt. 16. Mann begrub ihn in Davids Stadt. Er lag bei den Königen. Er tat Gutes für Israel und Gott. Er tat Gutes für Gottes Tempel. 17. Nach Jojadas Tod kamen Judas wichtige Männer. Sie beugten sich vor dem König. Der König hörte auf sie. 18. Sie verließen Gottes Tempel. Sie beteten Götzenbilder an. Gott wurde sehr zornig auf Juda. Er wurde zornig auf Jerusalem. 19. Gott sandte Propheten zu ihnen. Die Propheten sagten, kehrt zu Gott zurück. Aber sie hörten nicht. 20. Gottes Geist kam auf Sachaja. Sachaja war Jojadas Sohn. Er stand vor dem Volk. Er sagte, Gott spricht. Warum brecht ihr Gottes Gebote? Ihr macht euch unglücklich. Ihr habt Gott verlassen. Darum hat Gott euch verlassen. 21. Sie planten Böses gegen Sachaja. Der König befahl, tötet ihn. Sie steinigten ihn im Tempelhof. 22. König Jos dachte nicht an Jojadas Liebe. Jojada war Sachajas Vater. Jos ließ seinen Sohn töten. Sachaja rief beim Sterben, Gott sieht das. Gott wird es bestrafen. 23. Am Ende des Jahres kam das Heer der Aramäer. Sie kamen nach Juda und Jerusalem. Sie töteten alle wichtigen Männer. Sie nahmen alles weg. Sie schickten die Beute zum König von Damaskus. 24. Das aramäische Heer war klein. Aber Gott gab ihnen ein großes Heer. Sie hatten Gott verlassen. Darum bestrafte Gott Jos. 25. Die Aramäer zogen ab. Jos war sehr krank. Seine Diener planten Böses gegen ihn. Sie taten es wegen Sachajas Tod. Sie töteten Jos in seinem Bett. Er starb. Man begrub ihn in Davids Stadt. Aber nicht bei den Königen. 26. Zwei Männer planten Böses gegen ihn. Es waren Sabbat, der Sohn von Simeat. Und Josabat, der Sohn von Simrit. 27. Man schrieb über seine Söhne. Man schrieb über das Geld, das er zahlen musste. Man schrieb über den Tempelbau. Das steht im Buch der Könige. Sein Sohn Amazia wurde König nach ihm.